So, jetzt möchte ich das nochmal probieren. Erstmal herzlich willkommen hier bei Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik auf radiotalentfabrik.de. Ja, mein Name ist Kamur, ihr kennt mich, habt mich bestimmt schon vermisst, denn ich war ja jetzt 2 Wochen sozusagen abgetaucht. Letzte Woche ging gar nicht, da musste ich arbeiten, hab's echt nicht mehr geschafft. Dafür erstmal Entschuldigung von meiner Seite. Aber heute bin ich ja wieder hier, heute ist wieder Dienstag, heute ist wieder Reise ins Elektroland angesagt und ja, wir fangen erstmal an hier mit unserem Intro, das kennt ihr bestimmt, die Freunde der elektronischen Musik, die schon ein bisschen länger dabei sind, die sagen sofort, na das ist doch Kruder und Dorfmeister, richtig, das ist Kruder und Dorfmeisters Donaudampfschifffahrtsgesellschaftsdingskapitän. Ja, wir haben uns wieder mal ganz schön was für euch einfallen lassen. Da wird so einige neue Musik präsentiert, einiges schon sehr bekanntes, altes. Ja, ich bin mal gespannt, wie es euch so gefällt. Ich hoffe, ihr habt gute 2 Wochen gehabt, seid gut in den 1. Mai hineingerutscht. An all die Bayern-Fans, seid nicht so traurig, dass das weder mit der Meisterschaft noch mit dem Pokal geklappt hat. Ihr könnt ja die Woche noch die Champions League gewinnen, an alle Herthaner. Naja, wir sehen uns dann wohl demnächst in der alten Försterei. Was gibt es Neues in Berlin? Nichts, würde ich sagen. Bei uns ist heute ein bisschen trüber Tag, regnerisch bis ekelhaft, würde ich sagen. Aber das ist egal, wir haben jetzt schöne 2 Stunden vor uns mit feinster elektronischer Musik. Und mit mir, eurem Moderator, Kamur Romakanski, ja. Wunderbaren Intro-Song von Kruder und Dorfmeister gibt es auch schon den ersten Musikwunsch, den ich gerne erfülle. Und zwar gibt es ein Lied, eigentlich 2 Lieder, von Getz. Fragt ihr euch bestimmt Getz? Wer ist Getz? Was ist Getz? Getz ist ziemlich coole Gruppe, ziemlich gute Musik. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ich habe mir da nämlich extra vom Herrn Latenz, der sich dieses Lied gewünscht hat, der hat mir da auch einen Link geschickt. Jetzt muss ich den kurz mal finden. Über Wikipedia kann man da so ein bisschen was rausfinden. Genau, Infos zu Getz erstmal hier. So, der Sprachlegastheniker versucht sich wieder mal im Englischen. Also Justin Reginald Clark Samuel, geboren 9. Oktober 1984, better known by his stage name Getz, also besser bekannt unter Getz, formerly Ghetto, hieß er vorher. Ist ein englischer Crime Artist, so heißt diese Musik, die er macht. Crime ist eine ganz feine Sache, kommt aus England. Ist eine Musikrichtung, die sich sozusagen die Verbindung zwischen Hip-Hop und Elektro macht. Ich bin ja schon immer der Meinung gewesen, dass Hip-Hop ganz klar auch elektronische Musik ist, wobei sich da ziemlich die Leute unterschiedlicher Meinung sind. Der eine sagt, das wäre nicht so, der andere sagt, das ist so, naja. Und hier gibt es jetzt also eine Musikrichtung, die sich da Crime nennt und die genau diese Lücke schließt. Ja, danke dafür erstmal, Toni, für den Tipp dieser Musik. Ja, würde sagen, wir hören da gleich mal rein. Gibt es dann 2 Lieder, also erstmal Inside und danach Tringy Street. Strider featuring Getz, Crime Veterans. Achso, genau, vielleicht ganz interessant, diese Musikrichtung gibt es erst seit dem Jahre 2002. Also erst so seit 10 Jahren, ist sozusagen noch relativ frisch. Ja, so viel dazu. Dann würde ich sagen, lassen wir jetzt hier noch den Kruder auslaufen. Und fangen dann mal an mit dem Getz Inside und Trinity Strider Feeds Getz Crime Veterans. Und danach wollen wir mal schauen, was der Rolle Camur euch da noch so parat gelegt hat. Zed. Cat's keys. My nigga D's in the building. All gone. Yeah. Substance. Whoop, whoop, whoop, whoop, whoop. Martell. Fruit punch. Ralph, I see you. Yeah, yeah, yeah. Whoop, whoop, whoop, whoop, whoop. Secondary school dropout. Yeah. Never home, I'm cool, make a daddy stop out. 10 stones, so they think I'm easy to knock out. Until they see me pull a shank of a cush out. I've been in some sticky situations. I ain't lucky, black magic, so I got out. I've been a victim of police discrimination. I need to think I'm bad at it, gotta watch out. I've already clocked them long before they hop out. There's only one option, it's way too hot out. What's the problem? They don't wanna see your next con out. I know they ain't arresting every Harry Dick and Tom out. I'm just doing a promo for my very latest song out. I ain't done, fuck all. Go back to the cop house. This is a legal hustle. See me handing any rock out? No. Go ahead, get the sniffer dog out. Then apologize when you have to let me go. Cause you ain't gonna find shit except my dough. And one line on me, no extra phone. And I answer every time they let a question go. Like, where I'm coming from? I just left Jerome's. Like, where I'm heading to? I'm heading home. Like, what I do for money? Look, I'm selling loads of CDs. This is really a stepping stone. I leave shows with the back five and the envelope. Tell him, and my agenda's so busy, I don't get to roll with the man them like before. I wanna let him know. What? The other day I watched an old episode of Friends, and it reminded me of when we were together most days. Now it's like he couldn't see me through a telescope. Fuck. What's wrong with me? Pick up a telephone, dial the number in. If it rings out, leave a message. Leave a message. So, the record shows when I called. But for all I know, a brother could be living like an Eskimo. Ooh. Heaven knows, it's been a while since shit licked up. Tell your family I said hello. Hello. It's music people know me for, but my people and my people say they know me more. Real. And when it comes to success, my nigga Ish will tell you music isn't the only door. Football was a good call, even if you team me anywhere within the Premier. Yeah, the way it's going on, it won't be long before it gets him there. Now his head is clear, I bet he has a bit of yeah. Get the peas in, these pockets are big enough to keep the queen in. Some call me GHB, can calls me G-son. My name used to be J Reaper and then Freedom. My birth name's Justin, my dogs call me Rich. What's next? Getz, I swap the O for the S. Oh, yes, I'm a man with a lot of names. A man with dirt on my hands I can't wash away. A man only hell can accommodate. But I'm also a man only God can change. I smoke till the pain's gone away. Blue screams me fear and some proper hate. When it comes to chronic, I'm Dr. Dre, 2 weeks a day. How much can my body take? Lose control when the drugs start to dominate. I can't act like the fool ain't ever crossed my brain. It ain't nothing rare, it's a common case. I can make drugs disappear, there's a lot of ways. Can't say no, with the weed at? Get the light out, I'm Winehouse, no rehab. It's not affecting my music in any way, no way. All I need is a mic with no feedback. I used to get the pain off the mean shot. Now he's on remand for something that he never did. Police keep locking up the man and with the keys at. With the keys at. Free Titch, free Ashman and free Shaq. Yeah. Free Shorts and free my nigga T-Man. Yeah. I when each and every one of them are home, all I'm gonna say is how does it feel to be a free man? How's it feel? Free shots when he lands. Oops, I nearly forgot. When's Aaron out? That's the nigga that I can't wait to see back about. My nigga. I just heard Smoke is back in. Why? I never knew what happened now. In fact, feds always trying to catch him. They let him go, then get him again when he's back around. It's a vicious cycle when I'm glad I'm out. Breaking my niggas through the music. I'ma throw a party when they're back in town. How you gonna do Big that? Dance, gonna do massive that? Crowd. Get the champagne, get the cameras out. Take a picture, my nigga. Snap, snap, so it's a permanent snap, fiction, my nigga. Snap, come snap, and smoke, snap, come and have a drink with me, nigga. Come to a show, come on and link with me, nigga. Couple of girls, you can take on a two. Introduce a group to aim on a loop. Reminiscing as this beat stays on a loop. Ross is on lock, but when he's not, make room. Before striking an album, back when I said things in boots, under the seats, not things in boots. And Ross quit hot things in boots, so no drafting and hot things in boots, blood. And Areno was the outcome back when you couldn't have an ego without one. Nowadays I'm Nino, I'm about fun. Round one. Fuck these new school one timers, old school veteran sad whiners. Headline niggas, they highlight. I've been fucking up ways with the one liners. I'm full hard, never find me relaxing. Counter action, all down to reaction. Waiting for local time was an action. Your guests remember all this shit. Yeah, I rolled in, put the ring up, fuck it. Got no keys for the bimmer, fuck it. 20 inch general spin up, fuck it. Without with the ringer, fuck it. Fisherman hat, fuck it. We can get old school out, don't chuck it. They're broke, no money in the bank. Strides, I've got more money in my pocket. Where was you when the beat kicked off? Chicken happy niggas, I'm letting the mix off. Yo, let me set the long fingers. Guns drop off and up front fingers. Where was you when the beat kicked off? Chicken happy niggas, I'm letting the mix off. Yo, let me set the long fingers. Guns drop off and up front fingers. HGH and I get in the mic purr. Get dirty like a baby diaper. Heard up on a rhythm, the lyrical sniper. Hot bad boy, them for flash a lighter. Lyrical tank, boxing them slap, my name was Frank. Going on dirty, going on stank. Robbing them see like Barkey's bank. Strider man, watch out my darker man. No attention seeker man, you can't see me fam. Keeping ninja man, keeping ninja man. My mind works, tap my name works. Load it up, I spit raw fireworks. And I'm not ashamed that I came from the dirt. And I'm not ashamed that I was raised in a church. Just come out at HMP, so I'm back here. Not killing my semi looks dark here. Show my style much harder. And you know some of them I like here. You know when I bring arms out, I'll bring arms out to your mom's house. And you know when I bring no beef, bring some beef, you lose some teeth. When we again come, we never born, place up a born, mic up a born. We boss mic from all until fun. And if it's home, we just get on. It's K.A. on a mic, then you should N.O. I'm us, wearing Hugo. When Keno comes and you go, cause you know. Lyrical Lord, run up in the rain, show the sword. My jet shit, the truth, I get bored. Flawed, into an American's final chord. Yo, Wally, you ain't gonna fuck that bone in your body. You ain't jack nobody, slap nobody, nah, boy. You ain't really kicked that nobody. Where was you when the beat kicked off? Chicken happy niggas, they're letting the mix off. Yo, let me set the long fingers. Guns drop off and up front fingers. Where was you when the beat kicked off? Chicken happy niggas, they're letting the mix off. Yo, let me set the long fingers. Guns drop off and up front fingers. Ja, das war also unsere Premiere hier. Einmal was ganz Neues gespielt, Crime, mit G übrigens geschrieben. Bevor ich da mich irgendwie falsch ausgedrückt habe oder so, also nicht Crime mit K, sondern Crime, Englisch für Schmutz. Und noch ein paar Worte dazu kommt, wie gesagt, aus Großbritannien entstanden ist Crime zwischen 2002 und 2004 im East End Londons. Ja. Die Richtung ist, wie soll man sagen, rohen, aggressiven bis düsteren Sound, hat man ja gehört, und mit Einflüssen aus Drum and Bass, Dancehall und dem amerikanischen Hip-Hop. Ja, in Deutschland hat sich das übrigens besonders in Berlin in jüngster Zeit eine kleine Crime-Szene entwickelt. für die Leute, die hier in Berlin leben und vielleicht mal sowas hören wollen, in einem Club WMF. Also der Berliner Club WMF bringt regelmäßig Konzerte mit britischen und Berliner Crime-Musikern. Da kann man ja dann mal hingehen. Keine Ahnung, wann da das nächste Mal was ist. Ja. Bei uns geht es jetzt weiter mit einem Song aus dem Jahre 1996 und zwar von New Order, Temptation, bekannt aus dem Film Trainspotting. Jetzt muss ich ehrlich sagen, habe ich gar keine Ahnung, ob das wirklich aus dem Jahre 1996 stammt. Der Film ist auf jeden Fall von damals. Wann das Lied, gucke ich mal gleich nach, ob ich da was rausfinden kann. Ja, viel Spaß damit. Too hard to So, ihr Lieben, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. 1982 ist das Lied erschienen als eine Single und war übrigens auf Platz 29 in den UK-Charts. Ja, habe ich dann auch noch rausgefunden. Und 1996 war ganz klar natürlich der Film Trainspotting, in dem Soundtrack dieses Lied auch vorgekommen ist. Genau. Damit habe ich jetzt also das nochmal gerade gebogen und wir machen jetzt weiter mit Moby und Wait For Me. Ja, dann sage ich mal, warten wir mal auf Moby und hören uns das an. Yeah. Ja, das war jetzt erst einmal ein ganz interessanter Song vorher. Also wir haben jetzt gehört gerade eben Parachutes mit Paper Birds. Da habe ich es überhaupt nicht im Internet gefunden. Da gibt es eine Seite auf MySpace. Da kann man mal gucken. Also ich habe mehr nicht gefunden über die. Die kommen anscheinend aus Reykjavik, also Island. Und da klingelt es dann auch schon wieder, denn die sind ja, die Skandinaven sind ja doch schon bekannt für ihre ziemlich gute, aber auch ruhig mysteriöse, mystische, elektronische Musik. Genau. Und davor haben wir gehört Ratatat mit Breaking Away. Da wiederum gibt es auf Wikipedia einen ein Eintrag, und zwar ist es eine Indie-Tronic-Band aus New York. Die besteht aus einem Gitarristen Mike Strode und dem Produzenten Evan Mast. Mast, genau. Und sind auch noch nicht so bekannt. Ja, wahrscheinlich kennt ihr sie alle. Ich hab's ja das erste Mal jetzt gehört. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da rangekommen bin, wer mir da was geschickt hat oder ob ich das bei Facebook mal irgendwie drüber gestolpert bin. Ich gucke ja jeden Tag irgendwie, ob ich neue Musik für unsere Sendung finde. Im Moment hören wir gerade ein totaler Stilbruch. Little Green Bag, Reservoir Dogs. Es hat überhaupt nichts mit elektronischer Musik zu tun, wenn ich richtig liege, aber irgendwie dachte ich mir, spiel den mal. Und danach geht es zum Herrn Marley, ne? Also wird jetzt ein bisschen Reggae-lastiger, die nächsten drei Songs. Und ich habe dann später auch noch was ganz Spezielles für euch. Gut, soweit erstmal dazu. Ich wünsche euch noch viel Spaß weiterhin hier bei unserer Romakanskis wundervollen Welt der elektronischen Musik auf Radio Talentfabrik. Und ja, da gibt es auch noch übrigens eine Information für euch. Leider wird wohl nächste Woche meine letzte Live-Sendung sein. Denn Radio Talentfabrik stellt den Live-Betrieb ein. Nichtsdestotrotz werdet ihr aber weiterhin Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik hören können. Erstmal dann als Podcast, beziehungsweise schon aufgenommen. Ob ich irgendwie das hinkriege, eine neue Heimat zu finden, denn live ist ja nun mal live und macht viel mehr Spaß. Das weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall schauen. Nach meinem Urlaub dann, wenn ich aus Istanbul komme, wird sich da schon etwas geregelt haben. Genau. Ja, wir machen jetzt erstmal weiter mit Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining, ein absoluter Klassiker. Und danach kommt noch ein ziemlich guter Bob Marley-Song. Aber hier geht's jetzt erstmal noch zu Ende mit Little Green Bag, Reservoir Dogs. You to know just if you can. joints at night. I smoke two joints in the afternoon. It makes me feel alright. I smoke two joints in time of peace and two in time of war. I smoke two joints before I smoke two joints. Jahrzehntelang als verschollen. Niemand wusste, wo es war und wer es hat. Jemand sagte, dazu tanzt die ganze Stadt. Ein Übersong aus der Superfly Weed Machine. Ein Song aus Liebe zur Musik aus Green Berlin. Ich schreibe auf Ocean Beats. Denn es sind Blätter, Masimoto und Materia. Deine Weedlings-Rapper. Spiel mir das Lied vom Do. Spiel es langsam, Sam. Spiel mir das Lied vom Do. Spiel es langsam, Sam. Ein Song für das Weed. Ein Lied für das Dope. Die Bong und das Peace. Dann fliegst du ganz hoch. Genieß das und Poke. Heute ist Shisha-Verbot. Jetzt rocken die Beats, du bist trocken geblieben wie Zwieback und Toast. Vertief meine Flows. Yes. Intensiv unterholt, sonst verlierst du meinen Sohn, der die Schieberfraktion hat deine Vita gestohlen. Du bist homeless und wohnst in der Bahnhofsmission zwischen Park und dem Zoo. Dein Atem ist groß, doch der Wahnsinn der Tage erwartet dich schon. Ein hartes Stück Brot, du musst es verdauen. Nichts mehr gewusst wie ein Traum. Ein echter Freund ist nicht wie Kumpels und Frauen, also putz deine Augen. Geh deinen Weg entlang oder dreh ein Blatt einfach ein Leben lang. Du bist kein Hero-Junk, rauch einen GTAC, verdammt, es ist okay, verdammt. Spiel mir das Lied vom Do. Spiel es langsam, Sam. Spiel mir das Lied vom Do. es langsam, Sam. Spiel mir das Lied vom Do. Spiel es langsam, Sam.

Are you waiting for? Gab es Propellerheads mit Echo and Bonds und davor zwei Mix-Tracks SL2 DJs Take Control Dubstep Remixes. Ich meine, Dubstep ist sehr im Kommen. Man kommt immer öfters zu mir und sagt, willst du das mal nicht spielen? Das habe ich jetzt auch getan. Im Moment hören wir jetzt gerade Underset Berlin. Danach gibt es Basic Noise Love Track und zwar den Tony Latenz Remix. Und danach gibt es Kirk. Ja, ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, wer Kirk ist. Es ist erschienen auf dem Rentner-Album. Rentner 13, 11, Zentnerrentner heißt das Album von Kirk, das da, also eine Release erschienen ist. So, jetzt habe ich es aber. Und hinter dem guten Kirk versteckt sich niemand anderes als Moritz Federlein, der übrigens live zu sehen ist im Berliner Club About Blank am 21.06. diesen Jahres. Also ist noch ein bisschen hin. Ich werde da nochmal Werbung machen fürs Blank, für den Moritz. Den müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Wie gesagt, nach Underset kommt erstmal Tony Latenz Basic Noise Love Track Remix und danach Kirk mit Opfer, hinter dem sich, wie gesagt, der gute Moritz Federlein versteckt. Thank you. Hochgenuss im Bereich der elektronischen Musik hier. Tony Latenz, Love Track, ein Remix von Basic Noise, erschienen auf, weiß ich gar nicht, ob das jetzt schon erschienen ist, auf jeden Fall Tony Latenz ist ja bekannt dem gemeinen Zuhörer meiner Sendung über sein Label schall-netlabel.com. Ja, und bevor Tony Lantens bei Schall war oder das Schall-Net-Label ins Leben gerufen hat, da gab es auch ein anderes Label, nämlich das Label Rentner Records, ein Saarbrücker Label kann man sagen, und unter diesem Label oder bei diesem Label erschien Kirk, habe ich ja vorhin schon mal angekündigt, bekannt auch als Moritz Federlein. Und da möchte ich euch jetzt gleich ein Lied von ihm spielen, das nennt sich Opfer. Ja, und wer Kirk bzw. Moritz Federlein mal live erleben möchte, der kann das am 21.06. im Club About Blank in Friedrichshain. Ja, was da wiederum ein Stadtteil von Berlin ist. Genau, so viel sei dazu gesagt. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Kirk und seinem Song Opfer. Ach ja, und auch das Lied könnt ihr euch gerne runterladen oder anhören auf rentnerrecords.org. Genau, www.rentnerrecords.org. Nach diesem relativ krassen Song von Kirk, nämlich Opfer, gibt es jetzt weiter mit Mike Snow. Zwei Lieder, zuerst Devil's Work und danach No Starry World. Viel Spaß damit. Ja. Nochmal Zeit für mich, um mich zu verbessern. Ich habe ja vorhin gesagt Mike Snow, das ist natürlich vollkommen falsch. Die Gruppe heißt Mieke Snow, also so gehe ich mal davon aus, denn immerhin wird das ja mit 2i geschrieben. Und es ist eine Elektro-Pop-Gruppe, die 2007 in Stockholm gegründet wurde. Die Band besteht aus dem US-amerikanischen Songwriter Andrew Wyatt und den schwedischen Produzenten und Songwritern Christian Karlsson und Pontus Winberg, die als Duo Bloodshy and Avant den Britney Spears-Hit Toxic produzierten und bereits mit Jennifer Lopez, Kelis, Kylie Minogue, Madonna und Depeche Mode zusammengearbeitet haben. Also, die Jungs wissen, wie man gute Musik macht. Das Album, also das Debütalbum Happy to You, daraus entstand auch das Lied. Die beiden Lieder, die wir gerade gehört haben, kommen aus dem Jahre 2012. Das heißt, das war sowas von top aktuell. Gibt's schon gar nicht mehr. Ja, das wollte ich euch noch zu der Formation Mieke Snow sagen. Auch da nochmal danke an Toni für die Info. Ich finde es wirklich ein ziemlich fettes Album von den Jungs und ich glaube, von denen wird man auch noch mehr hören. Aus Schweden kommen die als oder in Stockholm gegründet. Ja, ja, jetzt hören wir erstmal hier noch New Jazz, Quantic Transatlantic und danach wird es so ein bisschen, ja, dann kommt Atmosphäre mit Sunshine, Café America, L'Amour und. Und ich habe auch noch eine Filmmusik im Programm. Wir haben ja heute schon von Trainspotting einen Song gehört. Danach gibt es aus einem ganz bekannten Film, den ich glaube, brauche ich gar nicht anzukündigen. Wenn ihr den Song hört, wisst ihr auch direkt, welchen Film ich meinte. So, dann bin ich jetzt erstmal wieder hier raus aus dem Off. Wir haben jetzt noch gut 40 Minuten. Nee, gut 20 Minuten, 24 Minuten. Ein bisschen länger wird es gehen, wird also ein bisschen über 20 Uhr gehen, denn mein letzter Track wird um 20.09 Uhr eingespielt und der geht dann auch nochmal 5 Minuten. Also wenn wir so Viertel nach 8 werden wir hier Schluss machen. Aber jetzt geht es erstmal hier weiter mit New Jazz und ja, lasst euch mal auf die folgende Playlist überraschen, von der folgenden Playlist überraschen. way to explain or say how painful the hangover was today. In front of the toilet, hands and knees, trying to breathe in between the dry heaves. My baby made me some coffee, afraid that if I drink some, it's probably coming right back out me. Couple of Advil, relax and chill, at a standstill with how bad I feel. I think I need to smell fresh air, so I stepped out the back door and fell down the stairs. The sunlight hit me dead in the eye, like it's mad that I gave half the day to last night. My bad sight made me trip on my ass right into that patch of grass, like that's life. All of a sudden, I realized something. The weather is amazing, even the birds are bumping. Stood up and took a look and a breath, and there's that bike that I forgot that I possessed. Never really seen exercises friendly, but I think something's telling me to ride that 10 speed. The brakes are broken, that's alright. The tires got air and the chain seems tight. Hopped on, it felt the summertime. It reminds me of one of them Moosob lines. Like sunshine, sunshine is fine. I feel it in my skin, warming up my mind. Sometimes you gotta give in to win. I love the days when it shines. Whoa, let it shine. Sunshine, sunshine is fine. I feel it in my skin, warming up my mind. Sometimes you gotta give in to win. I love the days when it shines. Whoa, let it shine. Whoa, let it shine. Let it shine. Whoa, let it shine. Whoa, let it. If I could, I would keep this feeling in a plastic jar. Bust it out whenever someone's acting hard. Settle down, barbecue in the backyard. The kids get treats and old folks get classic cars. Every day that gets to pass is a success, and every woman looks better in a sundress. The sunshine's an excuse to shoot hoops, get juice, show and prove them moves and let loose. I hear voices, I see smiles to match them. Good times, and you can feel it in the fashion. Even though the heat cooks up the action, the streets still got butterflies, enough kids to catch them. Riding my bike around these lakes, man, feeling like I finally figured out my escape plan. Take it all in, the day started off all wrong, but somehow now that hangover is all gone. Ain't nothing like the sound of the leaves when the breeze penetrates these southside trees. Leaning up against one, watching the vibe, forgetting all about the stress, thanking God I'm alive. It's so simple, I had to keep the song simple. And when I get home, I'm gonna open all the windows, feeling alright. Stopped at a stop sign, a car pulled up, bumping Fresh Prince of Summertime. Summer, summer, sign. I feel it in my skin, warming up my mind. Sometimes you gotta give in to win. I love the days when it shines. Whoa, let it shine. Sunshine, sunshine is fine. I feel it in my skin, warming up my mind. Sometimes you gotta give in to win. I love the days when it shines. Whoa, let it shine. Whoa, let it shine. Whoa, let it shine. Whoa, let it shine. Whoa, let it. Thank you. So, wer hat es erkannt? Nein, es ist nicht die Titelmelodie von Man in Black 3. Es ist ganz klar natürlich Matrix Soundtrack. Und ich finde es ein wunderschönes Beispiel dafür, wie harmonisch elektronische Musik und klassische Musik miteinander kombiniert werden können. Wie gesagt, ein Paradebeispiel einfach dafür, wie vielseitig auch die elektronische Musik ist und wie wandelbar. Ich habe aber keine Ahnung, von wem das Song ist. Clapped to Dead. Weiß nicht, ob die Band so heißt. Muss nur mal recherchieren. Bei der nächsten Sendung werde ich euch da ein bisschen mehr Informationen geben können. Herrlich, wenn man Internet hat. Ich habe es gerade gefunden, und zwar Rob Dugan ist der, also bekannt als DJ, Rob DJ, kommt aus London und der ist verantwortlich für diesen Track. Ja, zumindest laut Wikipedia. Ich denke mal, das ist schon so richtig. So, und hier geht es jetzt weiter mit Emil Freeform. Und danach kommen wir noch zu Coma Cat, ein bisschen härterer Song. Und ja, dann sind es noch zwei Lieder und dann bin ich auch schon wieder raus. Aber jetzt bin ich erstmal aus dem Off und ihr habt hier E-Mail mit Freeform. So ihr Lieben, wir sind am Ende unserer Reise ins Elektroland angekommen. Meine letzten zwei Lieder fangen jetzt an und zwar hören wir jetzt erstmal DJ Ivan mit Langeweile und danach gibt es mein Outro, nämlich Sammy Deluxe eines Tages. Damit verabschiede ich mich auch für heute. Nächste Woche unbedingt reinschalten, denn das wird wohl dann die letzte Sendung auf radio-talentfabrik.de sein, denn ich habe ja erzählt, also die letzte Live-Sendung, denn ich habe ja gesagt, dass das Live-Programm eingestellt wird, aber wir werden da auf jeden Fall eine Lösung finden, die allen genehm ist, denn ich finde, live ist nun mal live und macht einfach mehr Spaß, wie wenn man das vorproduziert, dann hat man nämlich auch Fehler dabei, etc. pp. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr wieder so zahlreich zugehört habt, wünsche euch eine angenehme Woche, hab gehört, am Donnerstag ist ein Feiertag, Christi Himmelfahrt oder irgend sowas, genießt den, ich wünsche euch, dass es richtig schönes Wetter gibt und ihr draußen grillen könnt oder schwenken oder wie ihr das auch immer in eurer Region nennt, also Fleisch auf das Feuer schmeißen und schön reinbeißen, wenn es dann fertig ist. Ja, ich bedanke mich nochmal für eure, ja, dass ihr zugehört habt und bin dann somit raus. Verpasst nicht mein Outro Sammy Deluxe eines Tages, das ist ein super geiler Song und ich finde, der passt auch wahnsinnig gut so als Outro und überhaupt. Ja, macht es gut. Achso, wir drücken mal wem auch immer heute Abend die Daumen, denn heute gibt es ja das letzte Relegationsspiel um den Ab- oder Aufstieg in die Bundesliga. Ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt für Hertha sein soll oder dagegen. Eigentlich muss man dafür sein, hoffen, dass die Hertha nicht absteigt, damit es hier in der Hauptstadt auch noch weiterhin erstligareifen Fußball gibt. Ja, so viel dazu. Ja, das war's soweit und ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne Woche und grüßt mir die Tage. Bis nächste Woche dann. Habe ich ja glatt vergessen, noch die Leute zu grüßen. Ja, von mir aus gibt es Grüße ins Saarland an Toni Latenz. Ich grüße auch die Tanja. Die hört ja auch immer wieder gerne zu, wohnt aber, glaube ich, in der Pfalz. Dann alle Berliner, das ganze Team rund um Radio Talentfabrik. Ja, und wenn ich nicht gegrüßt habe, seid euch sicher, ich denke an euch. Ja, das war es jetzt wirklich von mir. Ich wünsche euch was und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik, Reise ins Elektroland mit mir, eurem Kamur. Ja, das war's dann. Ich wünsche euch was und wie gesagt, nicht verpassen, gleich gibt es noch Sammy Deluxe eines Tages und dann sind wir hier endgültig raus für heute. Dachte, alles ändert sich, das meiste blieb gleich. Ich wollte das Spotlight und wollte den Fame. Dann hatte ich ihn und wünschte mich, wo keiner kennt. Ich war schon oben und war schon unten. Hab überall mein Glück gesucht und nirgends gefunden. Und hab gelernt, egal was ich hab, es ist nie das, was ich will. Nie das doch. Eines Tages werde ich wieder glücklich, weil ich weiß, irgendwann wird's besser sein. Eines Tages wird mein Traum zur Wirklichkeit und ich bin endlich mit mir selbst im Reinen. Eines Tages werde ich wieder glücklich, weil irgendwann wird's besser sein. Eines Tages, oh, eines Tages. Ja, ich war schon hier und war schon da, mit der Ort ist egal, ich komm auf mich selber nicht klar. Ich wollte die Groupies und immer mehr Frauen, dann hab dich so viele, ich konnte keine mehr trauen. Ich war in Beziehung, hab gewünscht, dass ich frei bin. Dann war ich wieder solo, fühlte mich so allein. Und hab gelernt, egal was ich hab, es ist nie das, was ich will. Nie das, doch eines Tages werde ich wieder glücklich, weil ich weiß, irgendwann muss besser sein. Eines Tages wird mein Traum zur Wirklichkeit und ich bin endlich mit mir selbst im Reinen. Eines Tages werde ich wieder glücklich, weil ich weiß, irgendwann muss besser sein. Eines Tages, oh eines Tages. Und ich wollte immer so viele Optionen, sprich Möglichkeiten, keine. Aber als sie dann da waren, fiel so schwer, mich zu entscheiden. Wieso denn nur dieses oder jenes? Ich wollte eigentlich ein bisschen von beiden, doch scheinbar geht es nicht. Und genau davon rede ich. Denn manchmal ist es schwer und manchmal auch leicht. Und manchmal musst du warten, manchmal kriegst du es auch gleich. Und manchmal bekommst du's, doch willst es nicht mehr. Denn du jagst schon den nächsten schönen Traum hinterher. Und sogar wenn du all den Ruhm, Erfolg und das Geld kriegst, nützt dir das nix, solange du nicht im Reim mit dir selbst bist. Dann wirst du sehen, egal was du hast, es ist nie das, was du willst. Nie das, doch eines Tages werde ich wieder glücklich, weil ich weiß, irgendwann wird's besser sein. Eines Tages wird mein Traum zur Wirklichkeit und ich bin endlich mit mir selbst im Reinen. Eines Tages werde ich wieder glücklich, weil ich weiß, irgendwann wird's besser sein. Eines Tages, oh, eines Tages.